Der Forscher der Akademie der Gesellschaftswissenschaften der TVJK Mun Hongryum veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel »Man sieht in die dreckige Selbstschutzkunst der dummen Frau Park Geun-hye ein«. Der Verfasser verwies zuerst darauf, dass gegenwärtig die politische Lage der koreanischen Halbinsel und des Nordostasiens infolge des Beschlusses über die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems SAAT in Südkorea in den Teufelskreis eines neuen Kalten Krieges hineingetrieben worden sei und daran leide. Alle Kreise in Südkorea, wie die Bereiche Politik, Wissenschaft, Öffentlichkeit und Wirtschaftsunternehmen, seien erschrocken vor der bevorstehenden Krise und Katastrophe und protestierten durch unter anderem Hungerstreik, Unterschrift mit Blut, Haare kalt scheren und Kerzendemonstration. Aber die südkoreanische Machthaberin Park Geun-hye habe die Auslandsreise angetreten, nachdem sie die strikte Anweisung erteilt habe, die unnötigen Diskussionen über die SAAT-Stationierung sofort zum Stopp zu bringen. Der Forscher entlarvte in seinem Beitrag, wie die Präsidentin Südkoreas durch 24-malige Auslandsreisen den harten Strafen des Volkes auswich und welche Selbstschutzkunst sie anwandt, um an der Macht zu bleiben.